Jeder glaubt, was geblieben ist nicht viel. Nur das Leben in der Hölle, ein Leben in der Fabrik. Nein, du hast es nicht weit gebracht. Sie haben dich gebrochen, sie haben dich gebrochen. Man hat dich fertig gemacht. Sie haben dich gebrochen, sie haben dich gebrochen. Sie haben als letztes gelacht. Viel zu klein. Man hat dich betrogen um die besten Jahre. Doch jetzt, mein Freund, ist es zu spät. Sie haben dich gebrochen, sie haben dich gebrochen. Man hat dich fertig gemacht. Sie haben dich gebrochen, sie haben dich gebrochen. Sie haben als letztes gelacht, dich ausgelacht.